Jörg sah seinen Sohn verstört an. Ja? Ich weiß es nicht mehr. Du weißt es nicht mehr. Du weißt nicht, ob du ihn erschossen hast oder ein anderer. Er lachte wieder. Am Ende weißt du es wirklich nicht. Und die Alten wussten auch nicht mehr, dass sie Juden erschlagen und erschossen und vergast haben. Wie hatten sie das übersehen können? Die anderen konnten es nicht fassen. Jetzt sahen sie die Ähnlichkeit zwischen Vater und Sohn, den großen Wuchs, das kantige Gesicht, den Schnitt der Augen. Christiane konnte den Blick nicht von dem jungen Mann lassen, den sie im Alter von 2 Jahren das letzte Mal gesehen hatte und von dem sie nur wusste, dass er Ferdinand Bartholomäus hieß, nach Ferdinando Nicola Sacco und Bartolomeo Vanzetti, dass er nach dem Selbstmord der Mutter bei den Großeltern aufgewachsen war und dass er in der Schweiz studierte. Kunstgeschichte? Oder war das nur ein Trick gewesen, um ins Haus eingeladen zu werden? Ferdinand sah seinen Vater voller Verachtung an. »Du weißt es nicht mehr. Seit wann? Wann hast du es vergessen? Oder verdrängt? Oder wann kam die Amnesie wie ein Schlag auf den Kopf und hat's bumm ausgelöscht? Oder kam sie gleich nach der Tat? Oder habt ihr so viel getrunken, dass ihr ihn im Nebel des Suffs ermordet habt? Ich kenne sie alle, die Kinder der Frau, des Polizisten und des Bankchefs und des Präsidenten. Sie wollen wissen, was du dir gedacht hast.« Und der Sohn des Präsidenten will endlich wissen, was du gemacht hast, was ihr gemacht habt, wer von euch seinen Vater ermordet hat. Verstehst du das? Jörg war unter der Verachtung seines Sohnes erstarrt. Er sah ihn mit aufgerissenen Augen und halb offenem Mund an, unfähig zu denken, unfähig zu reden. »Du bist zur Wahrheit unsere Trauer so unfähig, wie die Nazis es waren. Du bist keinen Deut besser.« Nicht, als du Leute ermordet hast, die dir nichts getan haben, und nicht, als du danach nicht begriffen hast, was du getan hast. Ihr habt euch über eure Elterngeneration aufgeregt, die Mördergeneration, aber ihr seid genauso geworden. Du hättest wissen können, was es heißt, Kind von Mördern zu sein, und bist Mördervater geworden, mein Mördervater. So wie du schaust und redest, tut dir nichts von dem leid, was du getan hast, dir tut nur leid, dass die Sachen schiefgegangen sind. Und du gefasst wurdest und ins Gefängnis musstest. Wir tun nicht die anderen leid, du tust dir nur selbst leid. Dümmlich sah Jörg in seiner Erstarrung aus, als begreife er nicht, was ihm gesagt wurde, sondern nur, dass es furchtbar war. Es wollte ihm alle Erklärungen und Rechtfertigungen zerschlagen, wollte ihn vernichten. Und mit diesem Ankläger konnte er nicht streiten. Er sah keinen gemeinsamen Boden, auf dem er ihm begegnen, auf dem er ihn besiegen könnte. Er konnte nur hoffen, dass das furchtbare Gewitter weiterzöge. Aber er fürchtete, dass das eine falsche Hoffnung war, dass dieses Gewitter bleiben und sich erst erschöpfen würde, wenn alles zerstört wäre. Also müsste er doch versuchen, sich zu schützen und zu wehren. Irgendwie. Ich muss mir das nicht anhören. Ich habe für alles bezahlt. »Da hast du recht. Du musst dir von mir nichts anhören. Du hast dir auch nie was von mir angehört. Du kannst aufstehen und aufs Zimmer flüchten oder in den Park, und ich werde dir nicht hinterherlaufen. Aber erzähl mir nicht, dass du für alles bezahlt hast. 24 Jahre für 4 Morde? Ist dein Leben gerade mal 6 Jahre wert? Du hast nicht bezahlt für das, was du getan hast. Du hast es dir vergeben. Vermutlich schon bevor du es getan hast. Aber vergeben können nur die anderen. Die tun es nicht.« »Es ist grausig«, dachte Henner. »Der Sohn, der über den Vater zu Gericht sitzt. Der Sohn im Recht und der Vater im Unrecht. Der Sohn, der ins Eifern und der Vater, der in den Trotz flieht. Der Sohn, der nicht seinen Schmerz und der Vater, der nicht seine Hilflosigkeit zulässt. Wie soll das gehen? Was sollen die beiden machen? Was sollen wir machen?« Er blickte zu Karin und sah ihr an, dass auch sie grausig fand, was vor ihren Augen geschah, und dass auch sie nicht wusste, was zu tun sei. Dann versuchte sie's doch. »Ich kann mir vorstellen...« »Nein! Sie können sich nichts vorstellen. Nicht, wie das ist, wenn die Mutter oder der Vater ermordet werden, und auch nicht, wenn der Vater ein Mörder ist. Und mein Vater kann sich's erst recht nicht vorstellen. Er will es sich nicht vorstellen.« »Meinen Sie, er hat uns geschrieben, als Mutter sich umgebracht hat? Oder mir zum Abitur gratulieren? Oder zum Beginn des Studiums? Meinen Sie, ich hätte jemals einen Brief von meinem Vater bekommen?« »Das tut mir leid. Ihr Vater hat es einfach nicht geschafft, Ihnen zu schreiben. Er hat... Aber ich habe ihm geschrieben. Jörg war ganz aufgeregt. Ich habe ihm aus dem Gefängnis Briefe und Karten geschickt. Aber sie kamen alle wieder zurück. Und dann habe ich's aufgegeben. Ich habe ihm geschrieben. Was soll darin gestanden haben? Wie soll ich das noch wissen? Es ist 20 Jahre her. Ich glaube, ich habe dir erklärt, warum ich nicht bei dir bin, sondern im Gefängnis. Von der Unterdrückung in der Welt habe ich geschrieben und vom Kampf, den wir führen und von den Opfern, die wir bringen müssen. Ich habe... Was hätte ich dir denn schreiben sollen? Ferdinand sah Jörg weiter voller Verachtung an. Ich glaube dir kein Wort. Was dir nicht in die Erinnerung passt, vergisst du. Und was dir in der Erinnerung fehlt, erfindest du. Wahrscheinlich war deine Rolle bei der Ermordung des Präsidenten so widerlich, dass du die Erinnerung nicht ertragen kannst. Und dass dein Kind dich nicht interessiert hat, kannst du auch nicht ertragen. Oder deine Freunde finden es so erbärmlich, dass du ihnen was vorlügen musst. Du bist... Ferdinand brach ab. Er wollte nicht sagen, was sein Vater war. Wollte er nicht sagen, dass er ein Schwein war? Wollte er über andere nicht reden, wie sein Vater geredet hatte? Er fuhr fort, »Auch Mutter hast du ermordet, nicht mit deinen Händen, aber ermordet hast du sie, als sie sich in dich verliebt hat und ihr mich gemacht habt. Sie hat ihr Herz und ihr Leben hineingelegt. So war sie. Jeder, der sie kannte, sagt es, und mach mir nicht vor, du hast es nicht gewusst.« Er kämpfte mit den Tränen. Aber vor diesem Vater und seinen Freunden würde er sich keine Blöße geben. Seine Stimme brach nicht. »Aber wahrscheinlich wirst du mir genau das sagen. Du hast es nicht gewusst oder weißt nicht mehr, was du gewusst hast. Du hast es vergessen oder willst du mir sagen, dass sie mit dir nicht hätte glücklich werden können, dass du Schlimmeres verhütet hast, indem du sie verlassen hast, statt bei ihr zu bleiben?« Dann konnte er nicht mehr. Stand auf und ging ins Dunkel des Parks. Nach einem Moment des Zögerns stand Karin auf. »Lassen Sie mal«, sagte Dorle, stand auch auf und ging ihm nach. »Wenn nicht den berühmten Terroristen, dann immerhin den Sohn«, dachte Henner und schämte sich. Vielleicht steckte in dem Mädchen mehr, als er ahnte. Der Sohn war ihm nicht geheuer. Je länger er ihm zugehört hatte, desto mehr erinnerte seine Unerbittlichkeit ihn an Jörgs Unerbittlichkeit von damals. Und er dachte daran, wie das Unheil sich fort und fort pflanzt. Bei den ersten Schritten in den Park leuchtete Dorle noch der Schein der Kerzen aus dem Salon. Dann war es völlig dunkel. Sie ging langsam weiter, suchte tastend, wo das Dickicht der Zweige und Blätter begann und wo der Weg verlief, und versuchte auf Ferdinands Schritte zu lauschen. Dann knackten dicht vor ihr Zweige und ihre tastenden Hände fanden Ferdinand. Er war im Dunkeln nicht weit gekommen. »Wir gehen zur Bank am Bach«, flüsterte sie und nahm seine Hand. »Den Weg zu Ende und dann rechts.« Er sagte nichts, ließ ihr aber seine Hand. Sie führte ihn, und immer wieder ging's ein paar Schritte gut, dann stolperte er oder sie, und sie hielt ihn oder er sie, dann blieben sie stehen, dicht an dicht, um sich zu orientieren. Ihre Augen gewöhnten sich ans Dunkel, und als sie die Runde auf der Terrasse nicht mehr hörten, merkten ihre Ohren auf die Geräusche des Waldes, den Gesang eines Vogels, den Ruf eines Käuzchens, das Rauschen des Winds in den Blättern. »Das ist eine Nachtigall«, flüsterte Dorle Ferdinand zu, als der Vogel wieder zu singen begann. Dann waren sie am Bach und an der Bank. Hier war es heller. Sie sahen das Wasser fließen, die Bäume enden und das Feld beginnen. Im Dorf hinter den Feldern brannte ein Licht. Sie sahen einander. »Ich heiße Dorle«, sagte sie. »Wie heißt du?« »Ferdinand.« Sie setzten sich. »Willst du lieber allein sein?« »Ich weiß nicht.« »Weil du mich nicht kennst?« »Ich bin die Tochter von einem alten Freund deines Vaters, einem Freund aus der Zeit, bevor er Terrorist wurde. Ich glaube nicht, dass die beiden enge Freunde waren. Sie gehörten einfach alle zur selben Clique. Mein Vater hat sich schon früh von den politischen Sachen verabschiedet und ist Geschäftsmann geworden. Dentallabors. Und ich bin die verwöhnte einzige Tochter. Ich habe gestern Abend deinen Vater verführen wollen. Aber er wollte nicht. Und heute Nachmittag hat er geweint. Und ich habe ihn getröstet. So bin ich. Ich mische mich in Sachen ein, die mich nichts angehen. Und wenn sie mich lassen, tue ich den Leuten gut. Bei deinem Vater habe ich mir gesagt, dass mit der Begnadigung das Kapitel Terrorismus und Gefängnis abgeschlossen ist und er wieder leben lernen muss. Ich wusste nicht, dass seine Frau Selbstmord begangen hat und dass es dich gibt. Sie waren nicht verheiratet. Sie hat gehofft, dass er sie heiratet, erst recht, als ich auf die Welt kam. Aber sie hat getan, als sei es ihr egal und als stünde sie über dem bürgerlichen Getue, bis er sie verlassen hat. Dabei waren sie nie richtig zusammen. Er hat sie nur ein paar Mal getroffen, weil sie hübsch war und auf ihn flog. Vielleicht sollte ich mir sagen, dass die Zeiten damals ebenso waren und ihm vergeben, dass er sie und mich hat sitzen lassen. Aber ich kann's nicht. Er lachte bitter. Dafür hat auch der Bundespräsident ihn nicht begnadigen können. Mutter hat ihn nicht begnadigt und ich tu's auch nicht. Und für Mutters Selbstmord, aber der Selbstmord geschah Jahre, nachdem er sie verlassen hat. Wie alt warst du? Ich war 6, im ersten Jahr auf der Schule. Nachdem sie Vater verlassen hat, ist Mutter nie mehr zur Ruhe gekommen. Nach dem Mord an der Frau hat sie zu den Eltern und nach dem am Polizisten zur Witwe Kontakt gesucht. Aber die Eltern und die Witwe haben in ihr nur die Frau des Mörders gesehen. Mich haben auf dem Schulhof fremde Kinder verhöhnt und verprügelt. Obwohl ich es Mutter nicht erzählt habe, hat sie es erfahren und sich Vorwürfe gemacht. Sie hat sich auch sonst Vorwürfe gemacht, weil ich ohne väterliches Vorbild aufgewachsen bin, weil ich keinen Sport getrieben habe, keinen Fußball oder Handball oder Basketball, weil ihre Eltern sich um sie und mich Sorgen gemacht haben. Naja, um mich haben sie sich nach Mutters Tod richtig kümmern müssen und sie haben sich Mühe gegeben und ich bin ihnen wirklich dankbar. Aber ich wäre lieber mit Mutter und erst recht mit Vater und Mutter aufgewachsen. Soll sich dein ganzes Leben darum drehen? Ich kenne einen Jungen, der davon wie gelähmt ist, dass sein Vater ein großer Wissenschaftler und Nobelpreisträger ist. Es gibt Kinder von berühmten Künstlern oder Politikern, die im Schatten ihrer Eltern verkümmern. Ich kenne Schwule, die im Leben nichts zustande bringen, weil sie ständig ihre Identität als Schwule finden müssen. Sie wusste nicht, ob er begriff, was sie ihm sagen wollte. Mochte ihn aber auch nicht danach fragen. War dein Vater so, wie du ihn dir vorgestellt hast? Er zuckte die Schultern. Ich habe ihn mir kraftvoller vorgestellt, nicht so erbärmlich. Wie fandest du ihn? Du fandest ihn erbärmlich? Entweder oder! Entweder er steht zu dem, was er gemacht hat und sagt, es war und bleibt richtig, oder er findet es heute falsch und bereut es. Mit beiden käme ich zurecht. Aber nicht mit seinem kläglichen Gerede, er habe alles vergessen und für alles bezahlt. Dorle wusste nicht mehr weiter. Dass die Eltern, wenn man größer wird, immer eine Enttäuschung sind, bot sich zu sagen an. Ihr Vater war auch nicht mehr der Held, den sie als kleines Mädchen in ihm gesehen hatte. Aber er war in Ordnung und enttäuscht war sie nicht von ihm. Außerdem sah sie, dass Ferdinand von seinem Vater, wenn er kraftvoller zu seinen Taten stehen oder sie bereuen würde, nicht besser loskäme. Sie spürte, dass er, um von ihm loszukommen, seinen Frieden mit ihm machen musste. Aber wie? Liebst du deine Großeltern? Ich denke, ja. Sie waren schon älter und nicht so herzlich, sondern eher zurückhaltend. Aber sie haben mich auf eine gute Schule geschickt und in allem unterstützt, was ich machen wollte. Klavier, Sprachen, Reisen. Ich kann mich nicht beschweren. Dorle machte einen neuen Anlauf. Kannst du deinen Vater verstehen? Ich meine, kannst du's versuchen? Kannst du mit ihm mehr reden und mit deiner Tante und mit seinen Freunden? Du findest ihn erbärmlich. Vielleicht wäre er selbst lieber kraftvoller und es lohnt sich herauszufinden, warum er's nicht ist. Er schnaubte verächtlich. Sie sah ihn an und wartete. Er sagte nichts weiter. Sie nahm das als gutes Zeichen. Wenn du's versuchst, verstehst du vielleicht den alten Mann, der sein Leben nicht auf die Reihe gekriegt hat und nicht weiß, wie er damit zurechtkommen soll. Morde, Entführungen und Banküberfälle, Flucht, Gefängnis, aus der Revolution nichts geworden. Was für einen Sinn hat ein solches Scheißleben? Aber irgendeinen Sinn muss das eigene Leben doch haben. Sie sah ihn wieder an. Er zeigte ihr sein Profil mit den aufeinandergepressten Lippen und arbeitenden Backenmuskeln, und sie fand, dass er hinreißend männlich aussah. Er bückte sich, nahm ein kleines Stück Holz vom Boden und fing an, mit dem Daumennagel daran herumzuschnitzen. Sie hatte das Gefühl, er höre ihr gerne zu und wolle, dass sie weiterrede. Aber was sollte sie noch sagen? »Lebst du noch bei deinen Großeltern?« Er ließ sich mit der Antwort Zeit. »Manchmal in den Ferien, im Semester bin ich in Zürich.« Er schnitzte weiter. »Vorhin hätte ich beinahe geweint. Ich kann mich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal getan habe. So lange ist es her. Nach Mutters Tod? Ich würde mir eher was antun, als vor ihm zu weinen. Es war nicht aus Trauer, sondern aus Wut. Ich wusste nicht, dass sie genauso wehtun kann wie Schmerz. Er sitzt mir gegenüber. Der Bauch hängt über die Hose, die mickrigen Arme ragen aus dem Hemd. Das Gesicht ist eingefallen, der Blick ist unklar und unstet, und ich denke, was hat dieses Würstchen alles angerichtet? Und die Wut schnürt mir die Brust zusammen. Du meinst, ich sollte ihn verstehen. Ich dachte oft, ich sollte ihn erschießen. Er richtete sich auf und legte die Arme auf den Rücken der Bank. War es richtig oder falsch, hierher zu kommen? Richtig. Er zuckte die Schultern. Es ist kühl, sagte sie und schmiegte sich an ihn. Er rückte nicht weg, aber das war auch alles. Sie erinnerte sich, wie Jörg, als sie ihn umarmte, steif auf dem Stuhl sitzen blieb und lachte leise. Wie der Vater, so der Sohn. Aber dann legte Ferdinand doch den Arm um sie. Nachdem Ferdinand und Dohle den Tisch verlassen hatten, blieb Jörg nur noch so lange sitzen, wie er brauchte, um die Kraft zu sammeln, aufzustehen und zu gehen. Er hatte das Gefühl, sich den anderen erklären zu müssen, und setzte ein paar Mal an, wusste aber nicht, was er sagen sollte. Auch den anderen hatte es die Sprache verschlagen. Sie sahen in das Licht der Kerzen und in das Dunkel des Parks, und wenn ihre Blicke sich trafen, lächelten sie verlegen. »Gute Nacht«, war alles, was Jörg beim Aufbruch zustande brachte, und mehr als »Gute Nacht« mochten sie auch nicht antworten. Wenig später stand Christiane auf, um Jörg zu folgen, und diesmal schaute Ulrich nicht spöttisch, sondern nickte. »Ich läute morgen um 9 die Glocke zu einer kleinen Andacht«, sagte Karin, ehe Christiane verschwand. »Nicht, dass ich erwarten würde, dass ihr alle kommt, nur damit ihr wisst, warum es läutet.« Das brach den Bann. »Sie ist unerbittlich«, dachte Andreas kopfschüttelnd, und Marco kündigte sofort an, er werde nicht kommen. Auch Ilse war verblüfft über Karins Ankündigung, fand dann aber das Ritual einer gelegentlichen Andacht natürlicher als Karins ständiges Bemühen, Konflikte zu entschärfen und Harmonie zu schaffen. Ingeborg sagte, »Ach, wie schön, wir kommen gerne«, und Ulrich war zufrieden, wieder spöttisch schauen zu können. Margarete dachte über der Ansage von Uhrzeit und Glockengeläut an Frühstück, Geschirr und Abwasch. »Wer hilft mir nachher? Alle waren bereit, und warum nicht gleich, und warum nicht das letzte Glas Wein danach?« Als sie später wieder zusammen auf der Terrasse saßen, sagte Eberhard, »Wir müssen morgen am frühen Nachmittag aufbrechen. Karin wird Jörg einen Job in ihrem Archiv anbieten. Fällt einem von euch ein, was wir noch tun könnten, um es Jörg und Christiane leichter zu machen?« »Ich habe ihm schon gesagt, dass er gerne in einem meiner Labors arbeiten kann. Ich will, wenn er schreiben will, ihm gerne helfen, es unterzubringen.« Marco setzte mit »Also ich meine« an und wurde von Andreas unterbrochen. »Ja, wir wissen, was du meinst. Wir sollten ihn in Ruhe und wieder Revolution machen lassen. Das Einzige, was er hat machen wollen und, wenn man so will, mit einem gewissen Erfolg gemacht hat. Vergiss die Revolution. Aber in Ruhe lassen, da hast du recht. Jörg weiß, dass wir ihm helfen können, wenn es um den Job geht, und wird uns fragen, wenn er uns braucht. Lass du ihn auch in Ruhe. Hör mit dem anmaßenden Gerede auf. Du hast mir nicht zu sagen, was ich zu tun und zu lassen habe. Und Jörg hast du's auch nicht zu sagen. Du tust, als kennst du Jörg besser als ich, aber alles, was du kennst, ist der Angeklagte, der Verurteilte, der Gefangene, der schwache Jörg. Ich kenne einen anderen. Du hast den Traum von der Revolution verraten. Ihr alle habt den Traum verraten und euch kaufen und korrumpieren lassen. Nicht mit mir und nicht mit Jörg. Ihr werdet ihn nicht zum Verräter machen.